Abschnitt 11 aus Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe von Daniel Defoe, übersetzt von Karl Altmüller. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Passage. In dieser Stimmung verblieb ich fast ein volles Jahr. Ich war jetzt so weit entfernt davon, die Gelegenheit zu einem Überfall der unglücklichen Menschen herbeizuwünschen, dass ich während jenes ganzen Zeitraums nicht ein einziges Mal den Hügel erstieg. Ich wollte sie gar nicht ins Gesicht bekommen und überhaupt nicht wissen, ob sie auf der Insel seien, damit sich meine Pläne gegen sie nicht erneuerten und ich nicht durch irgendeinen sich darbietenden Vorteil zu einem Angriff gegen sie herausgefordert würde. Das Einzige, was ich tat, war, dass ich das Boot von der anderen Inselseite entfernte und nach dem östlichen Teil brachte. Dort barg ich es in einer kleinen Bucht unter hohen Felsen, wohin, wie ich wusste, die Wilden wegen der Strömung mit ihren Kanus nicht kommen konnten. In meinem Boot führte ich alles dazugehörige mit fort, Mast und Segel und das ankerartige Ding, das ich mir, so gut es hatte gehen wollen, angefertigt hatte. Ich nahm dies alles mit, um nicht das geringste Zeichen des Bewohntseins der Insel zurückzulassen. Außerdem hielt ich mich, wie erwähnt, eingezogener als je und verließ meine Behausung selten, außer um meine Ziegen zu melken und meine kleine Herde in den Wald zu treiben. Hier war ich, da er auf der entgegengesetzten Seite der Landungsstelle der Wilden lag, keiner Gefahr ausgesetzt. So viel nämlich schien gewiss, dass diese bei ihren Besuchen der Insel nicht die Absicht hegten, auf derselben etwas zu suchen und dass sie daher sich nicht weit von der Küste zu entfernen pflegten. Sie waren, wie ich nicht bezweifelte, seitdem mich die Furcht behutsamer gemacht, wiederholt auf der Insel gewesen. Mit Entsetzen bedachte ich, in welcher Lage ich mich befunden haben würde, wäre ich bei einer solchen Gelegenheit auf die Kannibalen gestoßen und von ihnen zu einer Zeit entdeckt worden, in der ich einzig mit einer meist nur mit leichtem Schrot geladenen Flinte bewaffnet überall nach Beute herumzustreifen pflegte. Wie groß wäre mein Schrecken gewesen, wenn ich statt jener Fußspur plötzlich einen ganzen Haufen von Wilden gesehen hätte und von ihnen verfolgt worden wäre, wobei ihre Schnelligkeit mir einen drinnen gewiss unmöglich gemacht haben würde. Der Gedanke hieran ließ mir zuweilen das Herz erbeben und entmutigte mich so, dass ich nur mit Mühe wieder Fassung gewann. Ich sagte mir, dass ich, wäre jener Fall eingetreten, völlig widerstandsunfähig und sicherlich nicht imstande gewesen sein würde, das zu tun, was ich jetzt nach so langer Erwägung und Vorbereitung zu tun vermochte. Das ernstliche Nachdenken über die Sache machte mich geradezu und zuweilen für geraume Zeit melancholisch. Endlich aber lösten sich auch diese Erwägungen stets in Dank gegen die Vorsehung auf, die mich vor so vielen ungeahnten Gefahren errettet und mich vor einem Unheil bewahrt hatte, das ich selbst von mir abzuwenden schon deshalb nicht imstande gewesen war, weil ich das Übel weder geahnt noch für möglich gehalten hatte. Hierdurch wurde eine Betrachtung in mir wieder erweckt, die ich schon früher oft angestellt hatte, seitdem ich angefangen, die gnadenreichen Fügungen des Himmels in den Gefahren dieses Lebens zu erkennen. Wie wunderbar werden wir doch vielmals, ohne dass wir es wissen, vor Unheil bewahrt. Wenn wir uns in Unentschlossenheit befinden, wenn wir zweifeln und zögern, ob wir diesen oder jenen Weg einzuschlagen haben, dann leitet uns oft ein heimlicher Wink auf den einen Weg, während wir den anderen zu wählen beabsichtigt hatten. Ja, wenn Neigung oder ein Geschäftsanlass uns dorthin zu gehen aufforderten, so zwingt uns doch nicht selten eine eigentümliche Empfindung, deren Ursprung wir nicht kennen, mit unwiderstehlicher Macht zurück in die andere Bahn. Und später erst wird es offenbar, dass wir, während wir den selbst erwählten Weg gegangen, in unser Verderben gerannt sein würden. Auf diese und manche ähnliche Betrachtung baute ich später den Grundsatz, überall, wo ich solche geheime Winke und Hinweisungen, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen, diesen oder jenen Weg einzuschlagen, empfand, der inneren Stimme zu folgen, wenn ich auch keinen anderen Grund dafür hatte, als eben nur jene geheime Empfindung. Ich könnte viele Beispiele aus meinem Leben anführen, in denen sich dieses Verfahren bewährte, und zwar besonders aus der späteren Zeit meines Aufenthalts auf der unglücklichen Insel. Denn bei vielen früheren Gelegenheiten hatte ich nicht darauf geachtet, weil ich damals noch die Dinge mit anderen Augen ansah als später. Aber es ist nie zu spät, um klug zu werden, und ich kann nur jedermann raten, mag er auch nicht so wunderbare Schicksale erleben wie ich, solche heimliche Winke der Vorsehung nicht zu verachten, wie unerklärlich sie auch immer sein mögen. Über ihren Ursprung will ich nicht streiten, auch kann ich davon keine Rechenschaft geben, aber gewiss sind sie doch ein Beweis des Verkehrs der Geister und eines geheimen Zusammenhanges zwischen denen, die noch im Körper wohnen, und den Körperlosen, und zwar ein ganz unumstößlicher Beleg, wovon ich Gelegenheit haben werde, einige sehr merkwürdige Proben anzuführen, wenn ich von dem ferneren Verlauf meines einsamen Aufenthalts an diesem trübseligen Orte Bericht erstatte. Der Leser wird sich schwerlich darüber wundern, dass die Sorgen, die fortwährende Gefahr, in der ich schwebte, und die Angst, die auf mir lastete, allen meinen Erfindungen und allen Plänen, die ich in Betreff meiner künftigen Annehmlichkeit und Bequemlichkeit ersonnen hatte, ein Ende machten. Der Gedanke an meine Sicherstellung beschäftigte mich jetzt mehr als die Sorge für meinen Unterhalt. Ich wagte nicht, auch nur einen Nagel einzuschlagen oder ein Stück Holz zu spalten, aus Furcht, der Lärm, den es verursachte, könnte gehört werden. Noch viel weniger hätte ich mich erkühnt, eine Flinte abzufeuern. Mehr als alles andere aber scheute ich, Feuer anzuzünden, aus Besorgnis, der Rauch, der bei Tage in weiter Ferne sichtbar war, könne mich verraten. Aus diesem Grunde verlegte ich alle diejenigen Geschäfte, die Feuer erforderten, zum Beispiel das Brennen der Töpfe und Pfeifen und so weiter, nach meiner neuen Wohnung im Walde, wo ich nach einigem Suchen zu meiner großen Beruhigung eine natürliche Höhle in der Erde entdeckte, die ziemlich tief war und in die sich sicherlich kein Wilder hineingewagt haben würde. Auf die Öffnung dieser Höhle stieß ich am Fuße eines großen Felsens, als ich würde sagen zufällig, wenn ich nicht hinlängliche Ursache hätte, alle solche Dinge jetzt der Vorsehung zuzuschreiben, einige dicke Äste von den Bäumen heb, um sie zu Kohle zu brennen. Dies geschah in folgender Absicht. Ich fürchtete mich, wie gesagt, Rauch in der Nähe meiner Ansiedlung zu verursachen, und doch konnte ich nicht umhin, Brot zu backen, Fleisch zu kochen und dergleichen mehr. Darum verbrannte ich hier unter dem Rasen, wie ich es in England gesehen hatte, einiges Holz zu Kohlen und trug diese, nachdem ich das Feuer ausgelöscht, nach Hause, um alle die anderen Dienste, zu denen ich Feuer nötig hatte, daselbst ohne Gefahr des Rauches verrichten zu können. Als ich nun einst wieder mit Holzhauen beschäftigt war, bemerkte ich hinter einem dichten Gesträuch eine Vertiefung. Ich wollte sehen, was darin sei, und als ich mühsam in die Öffnung gelangt war, fand ich eine ziemlich große Höhle, hoch genug, dass ich und allenfalls neben mir noch ein Mann aufrecht darin stehen konnte. Jedoch kam ich schneller aus derselben, als ich hineingekommen war. Ich sah nämlich plötzlich, als ich tiefer in den dunklen Raum hineinblickte, zwei hellglänzende Augen, über die ich im Zweifel war, ob sie einem Menschen oder dem Teufel selbst zugehörten. Sie blitzten wie zwei Sterne, indem sie den Lichtschimmer, der durch die Mündung der Höhle fiel, direkt zurückwarfen. Nach einer kleinen Weile erholte ich mich, schalt mich einen Narren und hielt mir vor, dass man sich vor dem Anblick des Teufels nicht fürchten dürfe, wenn man einsam 20 Jahre hindurch auf einer öden Insel zugebracht habe, und dass ich mir nicht einzubilden brauche, es sei in der Höhle etwas Fürchterlicheres als meine eigene Person. Hierauf nahm ich allen meinen Mut zusammen, ergriff ein brennendes Stück Holz und stürzte mich nochmals in die Vertiefung. Kaum aber hatte ich 3 Schritte vorwärts getan, als ich auch schon von Neuem, fast ebenso sehr wie vorhin, erschreckt wurde. Ich hörte nämlich einen lauten Seufzer, wie von einem schmerzgequälten Menschen. Diesem Laute folgte ein unzusammenhängendes Geräusch, welches wie halb ausgesprochene Worte klang, und dann abermals ein tiefer Seufzer. Ich trat zurück und war dermaßen entsetzt, dass mich ein kalter Schweiß überlief. Hätte ich einen Hut auf dem Kopfe gehabt, so will ich nicht dafür stehen, dass ihn nicht mein zu Berge stehendes Haar abgeworfen hätte. Aber dennoch sammelte ich noch einmal meinen ganzen Mut und tröstete mich mit der Überzeugung, dass Gottes Macht überall gegenwärtig sei und mich beschützen könne. In diesem Gedanken ging ich abermals vorwärts und erblickte jetzt beim Scheine der Fackel, die ich hoch über meinem Kopfe hielt, einen ungeheuren, gräulichen alten Bock auf dem Boden der Höhle liegen. Er war, wie man zu sagen pflegt, just dabei, sein Testament zu machen, und schnappte nach Luft, als ob er vor bloßer Altersschwäche sterbe. Ich stieß ihn ein wenig an, um zu sehen, ob ich ihn herausziehen könne, und er versuchte auch aufzustehen, hatte aber nicht mehr Kraft genug dazu. »Meinetwegen«, dachte ich, »bleib liegen, wo du bist.« Denn ich sagte mir, wie er mich erschreckt habe, könne er auch einen Wilden erschrecken, wenn je einer von denen so kühn sein sollte, hier hineinzukommen, solange noch Leben in ihm wäre. Nachdem ich meinen Schreck überwunden hatte, fing ich an, mich umzuschauen. Jetzt sah ich, dass die Höhle, die mir vorher so groß erschienen, nur sehr klein war. Sie mochte ungefähr 12 Fuß in der Tiefe messen und war von unregelmäßiger Form, weder rund noch viereckig. Man sah, dass sie die Natur allein zum Baumeister gehabt hatte. Dagegen bemerkte ich, dass die Höhlung sich noch weiter nach innen erstreckte, jedoch in so niedriger Höhe, dass ich auf allen Vieren hätte hineinkriechen müssen. Da ich nicht wusste, wohin ich gelangen würde, und da ich auch kein Licht bei mir hatte, beschloss ich, den anderen Tag mit Lichtern und einem Feuerzeug, welches letzteres ich mir aus dem Schloss eines Gewehres gemacht hatte, sowie mit einer Pfanne voll glühender Kohlen wiederzukommen. Wirklich kehrte ich am folgenden Tage, ausgerüstet mit 6 langen Talglichtern aus meiner eigenen Fabrik, ich verfertigte nämlich sehr schöne aus Ziegenfett, zurück und kroch auf allen Vieren in jenem niedrigen Loche etwa 10 Schritte weit, welche Handlung mir als eine kühne Tat erschien, da ich nicht wusste, wie weit und wohin ich gelangen würde. Als ich durch den Engweg hindurch war, fand ich eine ungefähr 20 Fuß hohe Wölbung, und hier bot sich mir ein so herrlicher Anblick, wie ich ihn nie zuvor auf der Insel gehabt hatte. Die Seitenwände und die Decke dieser Höhlung strahlten das Licht meiner beiden Kerzen 100.000-fältig wider. Was in dem Felsen war, ob Diamanten oder andere Edelsteine oder Gold, was ich beinahe vermutete, weiß ich nicht. Der Raum, in dem ich mich befand, bildete die schönste Grotte, die man sich denken kann, obgleich er an sich völlig dunkel war. Der Boden war trocken und eben und mit einer Art von feinem, losen Kies bestreut. Kein ekelhaftes oder giftiges Getier ließ sich hier sehen. Auch waren die Wände nicht im mindesten feucht. Der einzige Übelstand bestand in der Engigkeit des Einganges, doch hielt ich das eher für einen Vorzug, da ja diese Höhle ein sicheres Versteck und einen Zufluchtsort für mich abgeben sollte. Hoch erfreut über meine Entdeckung beschloss ich, unverzüglich einige der Gegenstände, an deren Erhaltung mir am meisten gelegen war, hierher zu transportieren. Vor allem mein Pulvermagazin und meinen Vorrat an Waffen, 2 Vogelflinten, deren ich im Ganzen 3 hatte, und die Musketen, von denen ich 8 besaß. 5 behielt ich in meiner Festung, wo sie an dem Außenwalle schussfertig wie Kanonen aufgestellt und zu gleicher Zeit bereit waren, auf einer Expedition sofort mitgenommen zu werden. Bei Gelegenheit des Transportes meiner Munition öffnete ich zufällig das Pulverfass, das ich aus dem Meere, wo es Wasser gezogen, aufgefischt hatte. Da ergab sich nun, dass das Wasser etwa 2 bis 3 Zoll tief auf jeder Seite in das Pulver eingedrungen war und dasselbe so zusammengeklebt und verhärtet hatte, dass das in der Mitte befindliche ganz wohl erhalten war, wie der Kern in einer Nussschale. Ich fand in dem Fasse nahe an 60 Pfund sehr guten Pulvers vor, was mir zu dieser Zeit eine sehr angenehme Überraschung war. So brachte ich denn alles in jene Grotte und behielt nie mehr als 2 bis 3 Pfund Pulver in meiner Wohnung, aus Angst vor einem Überfall irgendeiner Art. Auch alles Kugelblei, was ich noch besaß, barg ich dort. Ich kam mir jetzt vor wie einer jener alten Riesen, die in unzugänglichen Höhlen und Felslöchern wohnten. Wenn mich nun, so redete ich mir ein, die Wilden und wären es ihrer 500, verfolgen, so wird es ihnen nicht gelingen, mich aufzufinden. Oder wenn auch das geschieht, werden sie jedoch nicht wagen, mich hier anzugreifen. Der alte Bock, den ich im Todeskampfe angetroffen hatte, starb schon den Tag, nachdem ich ihn entdeckt, in dem Vorderraum der Höhle. Da ich es leichter fand, ihn in ein dort gegrabenes großes Loch zu werfen und mit Erde zu bedecken, als ihn hinauszuschleifen, begrub ich ihn da selbst, damit meine Nase nichts davon zu leiden habe. Mein Aufenthalt auf der Insel ging jetzt bereits ins 23. Jahr. Ich war auf ihr so eingebürgert und an meine Lebensweise so gewöhnt, dass ich, wenn ich nur mit einiger Sicherheit hätte annehmen dürfen, dass keine Wilden kommen und mich beunruhigen würden, ganz zufrieden gewesen wäre, den Rest meiner Tage bis zu dem Augenblick, wo ich mich zum Sterben niederlegen würde, wie der alte Ziegenbock in der Höhle hier zu verbringen. Sogar einige kleine Zerstreuungen und Vergnügungen waren mir jetzt geboten, die mir die Zeit viel angenehmer verstreichen ließen als früher. Erstens nämlich hatte ich meinen Pol, wie erwähnt, sprechen gelehrt, und er war so vertraulich mit mir und sprach manche Worte so deutlich und klar, dass ich große Freude darüber hatte. Nicht weniger als 26 Jahre hat er mit mir zusammen gelebt. Wie lange er dann noch nachher existiert haben mag, weiß ich nicht. Doch behauptet man, wie ich mich erinnere, in Brasilien dergleichen Tiere lebten 100 Jahre. Vielleicht ist denn auch der arme Pol noch am Leben und ruft bis auf den heutigen Tag noch nach dem armen Robinson Crusoe. Auch mein Hund war mir 16 volle Jahre hindurch ein sehr treuer und ergebener Gefährte. Dann starb er an Altersschwäche. Was meine Katzen betrifft, so vermehrten sie sich, wie ich bereits erzählt, in dem Grade, dass ich mich genötigt sah, eine Anzahl totzuschießen, damit sie nicht mich samt aller meiner Habe auffressen. Mit der Zeit, als die beiden Alten, die ich mitgebracht hatte, gestorben waren und ich die anderen immer von mir gejagt und ihnen kein Futter gegeben hatten, liefen sie zuletzt alle wild im Walde umher, bis auf zwei oder drei besondere Lieblinge von mir, die ich zahm erhielt, deren Junge ich aber, so oft sie welche hatten, ertränkte. Jene gehörten dann ebenfalls zu meiner Familie. Außerdem hielt ich mir immer einige zahme Ziegenlämmer im Hause, die mir aus der Hand fraßen. Ferner besaß ich noch zwei andere Papageien. Auch diese sprachen ganz gut und konnten beide den Namen Crusoe rufen, wenn auch nicht so deutlich wie mein erster, da ich mir mit keinem von ihnen so viel Mühe gegeben hatte als mit jenem. Sodann waren einige zahme, dem Namen nach mir unbekannte Seevögel um mich, die ich an der Küste gefangen und denen ich die Flügel beschnitten hatte. Seit die jungen Reiser, die ich von meiner Wohnung angepflanzt hatte, zu einem hübschen, dichten Baumgarten herangewachsen waren, richteten sich diese Vögel unter den niedrigen Bäumen häuslich ein und brüteten dort, was sehr angenehm war. So hätte ich denn mit meinem damaligen Leben sehr zufrieden sein können, wenn nur nicht die Furcht vor den Wilden gewesen wäre. Aber das Geschick hatte mit diesen gerade für mich seine besondere Absicht. Jeder, dem meine Geschichte in die Hände fällt, mag sich folgende sehr wichtige Lehre merken. Oftmals in unserem Lebenslauf wird gerade das Übel, welches wir am meisten zu vermeiden streben, und das, wenn es uns befallen hat, uns am allerunerträglichsten erscheint, gerade das Mittel und die Pforte unserer Befreiung, durch welche allein wir wieder aus dem Kummer erlöst werden können, in den wir geraten sind. Ich könnte davon viele Beispiele anführen aus meinem wunderbaren Lebenslaufe, aber nirgends war es auffallender als während der letzten Jahre meines einsamen Aufenthalts auf der Insel. Es war im Monat Dezember im 23. Jahre des Letzteren. Um diese Jahreszeit, während der südlichen Sonnenwende, Winter kann ich sie nicht nennen, pflegte ich meine Ernte einzubringen und war deshalb mehr als sonst draußen auf dem Felde beschäftigt. Als ich nun eines Tages früh am Morgen, ehe es noch ganz hell geworden, ausging, sah ich zu meiner größten Überraschung einen Feuerschein auf dem Strande. Derselbe leuchtete etwa 2 Meilen entfernt aus der Gegend, wo ich schon früher die Spuren der Wilden bemerkt hatte. Aber nicht wie damals auf der anderen Seite der Insel, sondern zu meiner großen Bestürzung auf der, wo ich wohnte. Sehr überrascht und geängstigt durch diesen Anblick, wagte ich nicht, aus meinen Anlagen hinauszugehen, aus Furcht angefallen zu werden. Aber auch hier fand ich keine Ruhe. Ich quälte mich mit dem Gedanken, die Wilden würden die Insel durchstreifen, mein Korn, das teils noch auf dem Halm, teils schon geschnitten auf dem Felde stand, oder irgendetwas anderes von meinen Einrichtungen und Verbesserungen finden und sofort daraus schließen, dass sich jemand hier aufhalten müsse. Es war klar, dass sie in diesem Fall nicht eher nachgelassen hätten, bis sie mich aufgefunden haben würden. In verzweifelter Stimmung eilte ich zu meiner Behausung, zog die Leiter hinter mir ein und gab dem Außenwerk meiner Behausung ein so wildes und natürliches Aussehen, wie ich irgend konnte. Sodann traf ich im Innern meine Vorbereitungen, um mich in Verteidigungszustand zu setzen. Zunächst lud ich alle meine Kanonen, wie ich sie nannte, das heißt die Musketen, die auf meinem neuen Walle aufgestellt waren, sowie sämtliche Pistolen. Ich war entschlossen, mich bis auf den letzten Atemzug zu wehren. Auch vergaß ich nicht, mich ernstlich dem göttlichen Schutze zu befehlen und Gott inbrünstig zu bitten, dass er mich aus den Händen dieser Barbaren erretten möge. Nachdem ich mich ungefähr 2 Stunden ruhig verhalten, fing ich an, sehr ungeduldig und begierig nach Nachrichten vom Feinde zu werden, denn leider hatte ich keine Kundschafter auszuschicken. Ich wartete noch eine Weile und sann darüber nach, was ich beginnen sollte, dann aber konnte ich die Ungewissheit nicht länger ertragen. Ich legte meine Leiter an den Abhang an, wo der Absatz war, den ich früher beschrieben habe, zog sie hinter mir wieder auf, legte sie nochmals an und erstieg so den Gipfel des Hügels. Hier zog ich mein Fernglas hervor, legte mich platt auf den Bauch und richtete meinen Blick nach der Stelle, an der ich das Feuer gesehen hatte. Bald erblickte ich denn auch nicht weniger als 9 nackte Wilde um ein kleines Feuer gelagert. Das Letztere konnten sie nicht angezündet haben, um sich zu wärmen, da das Wetter fürchterlich heiß war. Vielmehr sollte es vermutlich dazu dienen, um eines ihrer barbarischen Gerichte von Menschenfleisch, welches sie entweder lebend oder tot mitgebracht hatten, daran zu braten. Die Fremdlinge führten 2 Boote bei sich, die sie auf den Strand gezogen hatten. Es war gerade die Zeit der Ebbe, und mir kam es so vor, als erwarteten jene nur die rückkehrende Flut, um wieder abzufahren. Man kann sich schwerlich vorstellen, in welche Bestürzung mich der Anblick dieser Gäste versetzte. Besonders überraschte mich der Umstand, dass die Wilden auf meiner Seite der Insel und überdies ganz in meine Nähe gekommen waren. Als ich mich aber überzeugte, dass ihr Kommen immer nur mit der Ebbe geschehen konnte, fing ich wieder an, mich einigermaßen zu beruhigen, da ich einsah, dass ich zur Zeit der Flut stets mit vollkommener Sicherheit ausgehen dürfte, wenn sie nicht schon vorher auf der Insel waren. In dieser Gewissheit bin ich später auch ganz gelassen an meine Erntearbeiten gegangen. Wie ich erwartet hatte, so geschah es. Sobald die Flut von Westen her eintrat, sah ich, wie sich die Wilden sämtlich einschifften und hinwegruderten. Ich muss noch bemerken, dass sie etwa 1 Stunde vor ihrem Aufbruch angefangen hatten zu tanzen. Obgleich ich aber durch mein Glas deutlich ihre Stellungen und Bewegungen beobachten konnte, vermochte ich doch trotz der schärfsten Aufmerksamkeit nicht zu erkennen. Kleider trugen sie nicht, waren vielmehr völlig nackt, ob es Männer oder Frauen seien. Sobald ich sie in den Booten und unterwegs wusste, nahm ich 2 Flinten auf die Schultern, steckte 2 Pistolen in den Gürtel, hing mein großes Schwert ohne Scheide an mich und eilte, so schnell ich konnte, nach dem Hügel, von wo aus ich die ersten Spuren der Gäste entdeckt hatte. Dort angekommen, was erst nach 2 Stunden geschah, da ich, mit Waffen schwer beladen, nicht schnell zu laufen vermochte, machte ich die Entdeckung, dass noch weitere 3 Kanus mit Wilden dagewesen waren, und gleich darauf erblickte ich sie auch alle zusammen auf der See, nach dem Festland zusteuernd. Der schrecklichste Anblick für mich war aber, als ich beim Hinabsteigen nach der Küste die entsetzlichen Spuren der Gräuel fand, die sie dort ausgeführt hatten. Blut, Knochen und Fleischreste menschlicher Körper, die von diesen Elenden unter Tanz und Scherzen zerrissen und verzehrt worden waren. Ich fühlte mich dermaßen empört über den Anblick, dass ich mir ernstlich vornahm, die Nächsten, die ich dort antreffen würde, niederzumachen, wer und wie viele es auch seien. Offenbar waren die Besuche, welche die Wilden der Insel in dieser Weise abstatteten, nur selten. Es vergingen über 15 Monate, ehe wieder einige landeten. Wenigstens sah ich in der Zwischenzeit keinen der Kannibalen, auch nicht Fußtritte, noch irgendwelche andere Spuren von ihnen. Während der Regenzeit schienen sie sich ohnehin nicht, wenigstens nicht weit, auf das Meer zu wagen. Dennoch brachte ich diese ganze Zeit in einem unbehaglichen Zustande zu, weil ich in der beständigen Furcht schwebte, dass sie mich einmal unerwartet überfallen könnten. Es ergibt sich hieraus aufs Neue, dass die Erwartung des Übels schlimmer ist als das Leiden selbst, zumal da man diese Erwartung oder Befürchtung auf keine Weise loswerden kann. Inzwischen war ich fortwährend von Mordlust erfüllt. Ich verbrachte meine Stunden, die ich besser hätte anwenden sollen, meistenteils damit, Pläne zu schmieden, wie ich die Wilden beschleichen und überfallen wollte, sobald sie sich wieder blicken lassen würden. Besonders hoffte ich, werde mir das gelingen, wenn sie wieder wie das letzte Mal in 2 Haufen geteilt wären. Dabei bedachte ich nicht, dass ich, wenn ich auch eine Abteilung von vielleicht 10 oder 12 getötet hätte, früher oder später wieder eine und dann noch eine und sofort bis ins Unendliche würde haben töten müssen, bis ich endlich kein geringerer, ja eigentlich ein weit schlimmerer Mörder gewesen wäre als diese Menschenfresser selbst. Ich verlebte jetzt meine Tage in großer Angst und Gemütsunruhe, immer darauf gefasst, jenen unbarmherzigen Menschen in die Hände zu fallen. Wenn ich mich ja einmal hinauswagte, so geschah es nicht, ohne dass ich mich fortwährend mit der größten Angst und Vorsicht umsah. Nun erst lernte ich das Gut recht schätzen, welches ich in der zahmen Ziegenherde besaß. Denn ich getraute mich unter keiner Bedingung, meine Flinte abzuschießen, besonders auf der Seite der Insel, wo die Wilden gewöhnlich landeten, um diese nur ja nicht zu alarmieren. So viel sah ich nämlich sicher voraus, dass sie, wenn sie auch anfangs von mir die Flucht ergriffen, doch mit Hunderten von Fahrzeugen in wenigen Tagen wiederkommen würden, in welchem Falle das Schicksal, das mich erwartete, unschwer vorauszuwissen war. Indessen vergingen wieder ein Jahr und 3 Monate, ohne dass ich irgendetwas von den Wilden zu sehen bekam. Dann erst stieß ich abermals auf sie, wie ich sogleich berichten werde. Gewiss mochten sie auch in der Zwischenzeit einige Male dagewesen sein, aber entweder hatten sie sich nicht aufgehalten oder sie waren wenigstens von mir unbemerkt geblieben. Endlich aber ereignete sich, und zwar, wenn ich richtig gerechnet habe, im Monat Mai des 24. Jahres meines Inselaufenthaltes ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen mit ihnen. Die Aufregung meines Gemüts während des vorhergehenden Zeitraums von 15 bis 16 Monaten war groß. Ich schlief unruhig, hatte immer schlechte Träume und fuhr oft in der Nacht aus dem Schlafe auf. Bei Tage drückte mich schwerer Kummer und des Nachts träumte ich oft davon, wie ich die Wilden töten und womit ich diese Tat rechtfertigen wollte. Es war um die Mitte des Mai, ich glaube am 16., soweit ich den Tag nach meinem dürftigen hölzernen Kalender bestimmen kann, denn ich machte noch immer die Zeichen an dem Pfahle. Den ganzen Tag hatte ein heftiger Sturmwind gewütet, verbunden mit häufigem Blitz und Donner, und darauf war eine wüste Nacht gefolgt. Ich weiß nicht mehr genau alle einzelnen Umstände, aber gewiss ist, dass mich, während ich gerade in der Bibel las und in sehr ernsthafte Gedanken über meine gegenwärtige Lage vertieft war, plötzlich der Knall eines Flintenschusses, der mir von der See her zu kommen schien, erschreckte. Dies war nun eine ganz andere Art von Überraschung als alle die mir früher zuteil gewordenen, und die Sorgen, die mich jetzt erfüllten, unterschieden sich daher auch sehr von meinen früheren. In der größten Eile sprang ich auf, stellte meine Leiter schleunigst an die Mitte des Felsens, zog sie, auf dem Felsvorsprung angekommen, mir nach und erstieg sie zum zweiten Male. Ich erreichte den Gipfel gerade in dem Augenblick, als ein feuriges Aufblitzen mich auf einen zweiten Schuss horchen hieß, den ich dann auch nach ungefähr einer halben Minute hörte. Aus dem Schalle konnte ich schließen, dass er von dort herkomme, wo ich einst in meinem Boote von der Strömung fortgerissen worden war. Ich vermutete alsbald, dass hier ein Schiff in der Not sein müsse und dass sich ein anderes Schiff in der Nähe befände, nach welchem diese Notschüsse, um von ihm Hilfe zu erlangen, abgefeuert würden. Ich hatte Geistesgegenwart genug, sofort daran zu denken, dass, wenn auch ich den bedrängten Leuten nicht helfen könnte, doch sie mich vielleicht zu erretten vermöchten. Darum trug ich so viel dürres Holz, als ich bei der Hand hatte, zusammen und steckte es, nachdem ich einen guten Haufen aufgetürmt, in Brand. Das Holz war trocken und flammte deshalb hell auf, brannte auch trotz des heftigen Windes ganz nieder. Ich zweifelte nun nicht, dass, wenn wirklich ein Schiff in der Nähe sei, die Leute an Bord das Feuer gesehen haben müssten. Dies war dann auch der Fall gewesen, denn sobald die Flamme aufloderte, hörte ich wieder einen Schuss und dann noch mehrere, alle aus derselben Richtung. Ich unterhielt das Feuer die ganze Nacht hindurch bis zum Tagesanbruch. Als es ganz hell geworden war und der Himmel sich aufgeheitert hatte, sah ich in weiter Ferne einen Gegenstand auf der See, gerade östlich von der Insel, konnte aber selbst mit Hilfe des Fernglases nicht unterscheiden, ob es ein Segel oder der Rumpf eines Schiffes sei, denn die Entfernung war zu groß und die Luft über dem Wasser noch immer etwas dunstig. Den ganzen Tag über schaute ich vielmals nach jenem Ding aus. Ich bemerkte bald, dass es sich nicht bewegte und schloss daraus, dass es ein vor Anker liegendes Schiff sei. Da ich begreiflicherweise begierig war, darüber ins Klare zu kommen, ergriff ich meine Flinte und lief nach der Südseite der Insel zu dem Felsen, wo ich einst von der Strömung entführt worden war. Von dort aus konnte ich, da das Wetter jetzt ganz klar geworden, zu meinem großen Kummer ganz deutlich das Wrack eines Schiffes erkennen, welches in der Nacht auf den verborgenen Klippen, die ich damals mit meinem Boote entdeckt hatte, gestrandet war. Dieselben Klippen waren früher, indem sie die Gewalt der Strömung gebrochen und eine Art von Gegenstrom hervorgebracht hatten, das Mittel zu meiner Rettung aus der verzweifelsten, hoffnungslosesten Lage, in der ich mich in meinem ganzen Leben befunden, geworden. So wird oftmals das, was dem einen zum Heile dient, dem anderen zum Verderben. Wie es schien, waren die Leute in jenem Schiffe, wer sie auch sein mochten, in diesen Gewässern unbekannt und deshalb in der Nacht von dem starken, aus Ost- und Ost-Nordost wehenden Winde auf die gänzlich unter Wasser liegenden Klippen getrieben worden. Hätten sie die Insel gesehen, was wahrscheinlich nicht der Fall war, so würden sie, das nahm ich wenigstens an, versucht haben, sich mit Hilfe ihres Bootes an die Küste zu retten. Ihre Notschüsse aber, besonders seit sie, wie ich vermutete, mein Feuer gesehen hatten, gaben mir mancherlei zu denken. Anfangs glaubte ich, die Leute seien, als sie mein Licht erblickten, in ihr Boot gestiegen und auf die Insel zugesteuert, aber durch die sehr hochgehende See verschlagen worden. Dann sagte ich mir wieder, sie könnten ja auch ihr Boot schon früher eingebüßt haben, wie das auf mancherlei Weise möglich war, zum Beispiel durch die über das Schiff schlagenden Sturzwellen, die es für die Seefahrer oft nötig machten, das Boot zu zerhauen oder auseinanderzunehmen oder es gar eigenhändig über Bord zu werfen. Zuweilen vermutete ich wieder, sie hätten vielleicht ein anderes Schiff oder mehrere in ihrer Begleitung gehabt, von denen sie auf ihre Notsignale aufgenommen und mit fortgeführt seien. Dann einmal stellte ich mir vor, sie seien alle in ihrem Boote in See gegangen und von der Strömung, in der ich mich einst befunden hatte, in die offene See hinausgerissen worden, wo denn ein elender Untergang für sie unvermeidlich sein musste. Vielleicht, redete ich mir ein, sind sie gerade jetzt dem Verschmachten nah und hungrig genug, um sich untereinander aufzufressen. Dies alles aber waren nicht mehr als bloße Vermutungen. Ich konnte in meiner Lage nichts anderes tun, als das Elend der armen Leute beklagen und sie bemitleiden. Dies übte wenigstens die gute Wirkung auf mich, dass ich mich immer mehr zur Dankbarkeit gegen Gott veranlasst fühlte, der mich so überschwänglich reich in meiner traurigen Lebenslage versorgt und der von der Mannschaft zweier Schiffe, die nun schon an diesen Küsten verunglückt waren, nur allein mein Leben gerettet hatte. Ich machte hier aufs Neue die Beobachtung, dass die göttliche Vorsehung uns sehr selten in eine so unglückliche Lage oder in so großes Elend bringt, dass wir nicht immer noch für eins oder das andere erkenntlich sein und auf andere blicken können, denen es noch schlechter ergeht als uns. Dies Letztere war wohl unzweifelhaft der Fall mit jenen armen Leuten. Ich musste annehmen, auch kein einziger von ihnen sei gerettet worden. Denn wie hätte das geschehen sollen, wenn nicht gerade ein anderes Schiff in der Nähe war, welches sie an Bord nahm? Das aber dünkte mich sehr unwahrscheinlich, da ich nicht die geringste Spur eines weiteren Fahrzeugs bemerkt hatte. Ich habe keine Worte, um die leidenschaftliche Sehnsucht auszudrücken, die sich trotz allem meiner Seele beim Gedanken, dass mir die Erlösung vielleicht nahe gewesen, bemächtigte. Ach, so rief ich zuweilen aus, dass doch nur ein paar Seelen oder wenigstens eine einzige aus dem Schiffe gerettet wäre und bei mir Zuflucht gesucht hätte, dass ich einen Gefährten, einen Mitmenschen hätte, der mit mir sprechen und mit mir fühlen könnte. In der ganzen Zeit meines einsamen Lebens hatte ich nie so heiß und so sehnsüchtig nach menschlicher Gesellschaft verlangt und den Mangel daran nie so schmerzlich empfunden als gerade damals. Es gibt in den menschlichen Neigungen und Wünschen geheime Triebfedern, die, wenn sie durch irgendein erreichbares Ziel oder sei es auch ein unerreichbares, welches dem Geiste nur durch die Einbildungskraft vorgezaubert ist, in Bewegung gesetzt sind, die Seele zu einem solchen ungestümen und begierigen Verlangen anregen, dass die Entbehrung des Ersehnten geradezu unerträglich erscheint. So ging es mir mit jenem Wunsche, dass nur ein einziger Mensch gerettet sein möchte. Ach, wäre es auch nur einer! Ich wiederholte, glaube ich, diese Worte wohl tausendmal, und so ergriffen war ich von meinem Verlangen, dass ich die Hände bei jenen Worten zusammendrückend meine Finger mit solcher Gewalt gegen die innere Handfläche presste, dass ich, hätte ich irgendeinen weichen Gegenstand in der Hand gehalten, ihn unwillkürlich zerquetscht haben würde. Dabei biss ich die Zähne aufeinander, dass sie knischten und ich sie nicht sogleich wieder auseinanderbringen konnte. Ich überlasse es den Gelehrten, diese Erscheinungen zu erklären und in ihren Ursachen und Wirkungen darzustellen und beschränke mich darauf, die einfache Tatsache zu berichten. Sie setzte mich selbst in Erstaunen, als ich sie an mir erfuhr, ohne zu wissen, woher sie rührte. Ohne Zweifel war es die Wirkung meiner heißen Wünsche und der lebhaften Vorstellung, die ich mir von dem Glücke gemacht hatte, wieder einmal mit einem christlichen Glaubensgenossen zu verkehren. Aber es sollte nicht sein, das Schicksal jener Leute oder das meinige oder unser beider gestattete es nicht. Bis zum letzten Jahre meines Aufenthalts auf der Insel erfuhr ich nicht einmal, ob jemand aus dem Schiffe gerettet sei oder nicht, sondern erlebte nur den Kummer, dass ich nach einigen Tagen den Leichnam eines ertrunkenen Knaben fand, der auf der Seite der Insel, in deren Nähe der Schiffbruch stattgefunden, auf den Strand gespült war. Die Leiche war bekleidet mit einer Matrosenjacke, einem paar kurzen leinenen Hosen und einem blauen leinenen Hemde. Nichts aber gab mir auch nur eine Andeutung, welcher Nation der Verunglückte angehörte. In seinen Taschen hatte er nichts weiter als 2 Piaster und eine Tabakspfeife, welche letztere mir 10-mal so viel wert war als das Geld. Da das Wetter ganz windstill war, hatte ich große Lust, mich in meinem Boote nach dem Wrack hinauszuwagen. Gewiss konnte ich da selbst noch den einen oder anderen Gegenstand, der mir nützlich war, finden. Doch das war es nicht, was mich so sehr zu der Unternehmung antrieb. Vielmehr war es die Möglichkeit, dass doch noch ein lebendes Wesen an Bord sein könne, dem ich nicht nur das Leben zu retten, sondern durch dessen Rettung ich mir selbst das Leben unendlich viel angenehmer zu machen vermöchte. Dieser Gedanke lag mir so sehr am Herzen, dass ich Tag und Nacht keine Ruhe fand, bis ich zu dem festen Entschluss gekommen war, die Fahrt zu unternehmen. Indem ich alles Übrige in Gottes Hand legte, tröstete ich mich mit dem Glauben, ein so heftiger innerer Antrieb müsse von einer unsichtbaren Leitung ausgehen und dürfe nicht unterdrückt werden, und es würde unrecht sein, wenn ich die Fahrt nicht unternehmen wollte. In dieser Gemütsstimmung eilte ich nach meiner Behausung zurück und traf die Vorbereitungen zu der Reise. Ich nahm einen kleinen Vorrat an Brot, einen großen Topf mit Trinkwasser, einen Kompass, eine Flasche Rum, denn davon hatte ich immer noch eine ziemlich große Menge, und einen Korb voll Rosinen und trug alle diese Dinge nach meinem Boote. Dann schöpfte ich das Wasser aus dem letzteren, machte es flott, packte die Sachen hinein und ging nach Haus, um noch anderes zu holen. Meine zweite Ladung bestand aus einem großen Sack mit Reis, dem Sonnenschirm, den ich als Zelt benutzen wollte, einem weiteren Gefäß mit Trinkwasser und ungefähr 2 Dutzend meiner kleinen Brötchen oder Gerstenkuchen. Außerdem nahm ich noch eine Flasche Ziegenmilch und einen Käse mit. Alles dieses schaffte ich mit vieler Mühe im Schweiße meines Angesichts nach dem Boote, bat Gott um seinen Segen für die Fahrt und stieß dann vom Ufer ab. Zunächst ruderte ich das Kanu an der Küste entlang, bis ich die äußerste Nordspitze der Insel erreicht hatte. Von dort musste ich in das offene Meer hinaus. Noch einmal wurde ich jetzt bedenklich, ob ich die Fahrt wagen solle oder nicht. Ich blickte auf die reißenden Strömungen, die in der Ferne zu beiden Seiten der Insel dahinliefen, und mir die schreckliche Erinnerung an die Gefahr, in der ich einst geschwebt hatte, wachriefen. Mein Herz fing an zu zagen. Ich musste mir sagen, dass ich, wenn ich in eine dieser Strömungen geriete, weit hinaus in die See getrieben werden würde, vielleicht so weit, dass ich die Insel aus den Augen verlöre und sie gar nicht wieder zu erreichen vermöchte. Denn wenn sich auch nur der leiseste Wind erhob, musste ich in meinem kleinen Fahrzeug unrettbar verloren sein. Diese Gedanken wirkten so niederdrückend auf mich, dass ich das Unternehmen vorläufig wieder aufgab. Ich befestigte mein Boot in einer kleinen Bucht, stieg aus und setzte mich auf einen niedrigen Erdhügel, nachdenklich und ängstlich, zwischen Furcht und Hoffnung schwankend nieder. Während ich so in Gedanken dasaß, bemerkte ich, dass die Flut eintrat und damit meine Abreise für viele Stunden unmöglich gemacht war. Dabei fiel mir plötzlich ein, dass es praktisch wäre, die höchste Stelle des Ufers, in die ich finden könnte, zu ersteigen, um den Einfluss der Flut auf die verschiedenen Strömungen zu beobachten und zu sehen, ob es nicht möglich sei, dass ich, wenn ich von der einen Seite abgetrieben würde, durch eine andere Flutrichtung wieder von derselben Strömung zurückgerissen werde. Dieser Gedanke war nicht so bald in mir aufgestiegen, als ich auch schon einen kleinen Hügel ins Auge fasste, der eine hinreichend weite Aussicht nach beiden Seiten gewährte. Von dort konnte ich die Strömungen sowie die Flutrichtung deutlich übersehen und danach bestimmen, wie ich meinen Rückweg einzurichten habe. Ich fand denn auch, dass die während der Ebbe hervorherrschende Strömung nicht an der Südspitze der Insel entsprang, während die Flutströmung von der Nordküste ausging. Demnach hatte ich also nichts zu tun, als mich auf meinem Rückwege immer an der Nordseite zu halten. Dann musste die Fahrt gelingen. Ermutigt durch diese Beobachtung, beschloss ich am folgenden Morgen mit Eintritt der Ebbe aufzubrechen. Ich übernachtete in meinem Kanu, indem ich einen der früher erwähnten warmen Überröcke zur Decke nahm und stach am nächsten Morgen in See. Zunächst fuhr ich eine Strecke geradeaus nach Norden, bis ich anfing, die Wirkung der östlichen Strömung zu empfinden, die mich mit großer Schnelligkeit vorwärts brachte, ohne jedoch mich so zu überwältigen, wie die Strömung an der Südseite getan, die mich aller Gewalt über mein Fahrzeug beraubt hatte. Mit meinem Ruder steuernd eilte ich jetzt sehr schnell auf das Wrack los und hatte es in weniger denn 2 Stunden erreicht. Es war ein trauriger Anblick, der sich mir hier darbot. Das Schiff, seiner Bauart nach ein spanisches, saß fest eingekeilt zwischen 2 Klippen. Das Verdeck war bis zur Mitte des Schiffes von den Wellen zertrümmert. Das Vorderteil aber hing auf den Felsen und war mit solcher Gewalt auf dieselben gestoßen, dass der Haupt- und Fockmast dem Bord gleichgemacht, das heißt kurz abgebrochen waren. Das Bugspriet war noch unversehrt und der Schiffsschnabel, wie die nächstgelegenen Schiffsteile, schienen noch ganz fest zu sein. Als ich mich näherte, erschien ein Hund auf dem Schiffe, der, als er meiner ansichtig wurde, bellte und heulte. Als ich ihn rief, sprang er ins Wasser, um zu mir zu schwimmen. Ich nahm ihn in das Boot, fand ihn aber schon halbtot vor Hunger und Durst. Als ich ihm ein Stück Brot bot, fraß er es wie ein gieriger Wolf, der 14 Tage lang im Schnee geschmachtet hat, auf. Hierauf gab ich dem armen Tier etwas frisches Wasser, woran es, wenn ich es gelitten hätte, sich totgetrunken haben würde. Alsdann ging ich an Bord. Das erste, was ich hier erblickte, waren 2 ertrunkene Männer, die in der Küche oder dem Vorderverdeck lagen und sich fest umschlungen hielten. Hierauf schloss ich, was auch das Wahrscheinlichste war, dass, als das Schiff aufgestoßen war, der Sturm die Wellen mit solcher Gewalt und so unaufhörlich über dasselbe hingejagt habe, dass die Leute es nicht hätten aushalten können und in dem fortwährend überströmenden Wasser ebenso erstickt wären, als ob sie ganz unter Wasser gelegen hätten. Außer dem Hunde befand sich nichts Lebendes auf dem Schiffe. Die sämtliche Ladung war vom Wasser verdorben. Einige Fässer mit Getränken, ob Wein oder Branntwein, wusste ich nicht, lagen unten in dem Vorratsraume. Ich konnte sie bei dem niedrigen Wasserstande sehen, aber sie waren zu groß, als dass ich mich mit ihnen hätte befassen können. Auch einige Kisten sah ich, die den Matrosen gehört zu haben schienen. Von diesen brachte ich 2, ohne zuvor ihren Inhalt zu untersuchen, in mein Boot. Hätte das Schiff hinten festgesessen und wäre das Vorderteil abgebrochen gewesen, so wäre meine Reise, wie ich überzeugt bin, sehr gewinnreich gewesen. Denn nach dem, was ich in den 2 Kisten fand, musste ich annehmen, dass das Schiff große Reichtümer an Bord hatte. Nach dem Kurs, den es eingehalten, musste es von Buenos Aires oder dem Rio de la Plata in Südamerika über Brasilien nach der Havanna und von dort nach dem mexikanischen Meerbusen und weiter vielleicht nach Spanien bestimmt gewesen sein. Es barg ganz sicher große Schätze, aber jetzt waren sie niemandem etwas Nütze. Was aus der übrigen Mannschaft geworden, habe ich nie in Erfahrung gebracht. Außer den 2 Kisten fand ich ein kleines Fässchen mit Spirituosen, etwa 20 Maß halten, welches ich gleichfalls mit vieler Mühe in mein Boot brachte. In einer der Kajüten befanden sich mehrere Gewehre und ein großes Pulverhorn mit ungefähr 4 Pfund Pulver. Die Gewehre ließ ich, da ich sie nicht gebrauchen konnte, liegen. Das Pulverhorn aber nahm ich mit. Dann eignete ich mir noch eine Feuerschippe und Zange, die ich sehr nötig brauchte, zu, sowie 2 kleine messingne Kessel, einen kupfernen Schokoladentopf und ein Rösteisen. Mit dieser Ladung und in Begleitung des Hundes trat ich meinen Rückweg mit der eintretenden Flut an. Ich erreichte an demselben Abend etwa 1 Stunde vor Sonnenuntergang die Insel wieder, im höchsten Grade erschöpft und ermüdet, und beschloss, die Nacht über in meinem Boote zu bleiben und am anderen Morgen meine Beute in der neuen Höhle unterzubringen, ohne sie vorher nach meiner Wohnung zu tragen. Nachdem ich mich erfrischt hatte, brachte ich die ganze Ladung ans Ufer und stellte eine genaue Untersuchung damit an. In dem Fasse fand ich eine Art Rum, aber nicht solchen, wie man ihn in Brasilien hat. Auch taugte er nichts mehr. Als ich dagegen an das Öffnen der Kisten kam, fand ich darin einige mir außerordentlich willkommene Sachen. In der einen befand sich unter anderem ein eleganter Kasten mit Flaschen von ungewöhnlicher Farbe, die mit feinen und sehr guten gebrannten Wassern angefüllt waren. Jede Flasche enthielt ungefähr 3 Schoppen und war am Halse mit Silberpapier beklebt. Auch 2 Töpfe mit vortrefflichen Eingemachten fand ich, die so gut verschlossen waren, dass das Salzwasser nicht hatte hineindringen können. Der Inhalt 2 anderer solcher Gefäße dagegen war verdorben. Ferner entdeckte ich einige sehr gute, mir hochwillkommene Hemden, etwa 1,5 Dutzend weißer leinener Taschentücher und eine Anzahl bunter Halstücher. Die ersteren konnte ich gleichfalls sehr gut gebrauchen, denn es diente mir zu großer Erfrischung, wenn ich an heißen Tagen mein Gesicht damit abwischte. Außerdem stieß ich, als ich auf den Boden der Kiste kam, auf 3 große Beutel mit Piastern, die zusammen ungefähr 1100 Stück enthielten. In einem derselben befanden sich auch in ein Stück Papier gewickelt 6 Golddublonen und einige kleine Barren oder Stückchen rohen Goldes, von denen jedes wohl beinahe 1 Pfund wiegen mochte. Die 2. Kiste enthielt nur einige wertlose Kleidungsstücke. Sie musste wohl dem Gehöfen des Waffenschmiedes angehört haben, denn es war zwar kein Pulver darin, aber sie barg 3 kleine Büchsen mit feinem Schrot, was vermutlich zum Laden der Vogelflinten gedient hatte. Im Ganzen war der Gewinst, den ich auf dieser Reise an Sachen von wirklichem Wert für mich gemacht hatte, nur gering. Denn was hätte ich zum Beispiel mit dem Golde anfangen sollen? Es war mir nicht mehr wert als der Sand, über den ich schritt, und ich hätte es gern alles für einige Paar englische Schuhe und Strümpfe gegeben, deren ich in der Tat äußerst bedürftig war und die ich nun schon seit vielen Jahren nicht mehr an den Füßen getragen hatte. Zwar hatte ich auch 2 Paar Schuhe erbeutet, die ich den beiden Ertrunkenen, welche ich in dem Wrack gesehen, von den Füßen gezogen, und 2 Paar hatte ich überdies in einer der Kisten gefunden. Wenn sie mir aber auch im höchsten Grade angenehm waren, stachen sie doch gegen unsere englischen Schuhe, sowohl in Bezug auf Bequemlichkeit als hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, sehr ab, denn sie waren eher Sandalen als Schuhe zu nennen. In der 2. Matrosenkiste fand ich auch noch etwa 50 Piaster in Realen, aber kein Gold. Dieser Behälter musste also wohl einem ärmeren Manne gehört haben als die 1. Kiste, die das Eigentum eines Offiziers gewesen zu sein schien. Übrigens brachte ich das Geld, obwohl es mir unnütz schien, da noch in der Höhle in Sicherheit und verwahrte es da, wie ich auch alles andere von unserem eigenen Schiffe mitgenommen und dort aufgehoben hatte. Es war wirklich recht schade, dass mir nicht der andere Teil des Schiffes zur Beute gefallen, denn ich bin überzeugt, dass ich mein Kanu daraus mehrmals mit Gold hätte beladen können, das bis zu einer etwaigen Rückkehr nach England in der Höhle sicher genug gelegen haben würde. Als meine gesamte Ladung in Sicherheit ans Land gebracht war, kehrte ich zu meinem Kanu zurück und steuerte es der Küste entlang in die schon früher benutzte Bucht. Hier legte ich es an und eilte dann auf dem kürzesten Wege zu meiner alten Wohnung, wo ich alles in friedlicher Ordnung fand. Von jetzt an pflegte ich der Ruhe, lebte in voriger Weise und beschäftigte mich mit meinen häuslichen Angelegenheiten. Einige Zeit hindurch war mein Leben völlig ungestört, ich übte jedoch größere Wachsamkeit als sonst, schaute öfter auf die See aus und verließ meine Wohnung seltener als früher. Nur nach dem östlichen Inselteil ging ich ohne Furcht, wo ich sicher sein durfte, dass die Wilden dort niemals landeten, und wo ich ohne große Sicherheitsmaßregeln und ohne ein schweres Gewicht von Waffen und Munition zu tragen mich ergehen konnte. Ende von Abschnitt 11.